es hämmert wie ein Feuer und wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt, wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt, der Felsen zerschlägt, ihr Hammer, wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Sein Wort ist wie ein Feuer, wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Gott ist ein rechter Richter und ein Gott, der täglich droht. Ein rechter Richter und ein Gott, der täglich droht. Wie man sich nicht bekehren, so hat er sein Schwert gewetzt. Sein Schwert gewetzt und seinen Bogen gespannt. Und zielet, zielet, zielet, bis sich es hermacht wie ein Feuer. Wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt, und wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt, und wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt, der Felsen zerschlägt, zerschlägt, und wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt, ist nicht sein Wort, wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt, ist nicht sein Wort, wie ein Hammer, der Felsen, Felsen zerschlägt, ist nicht des Herrn Wort, wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt.